Hallo Internet, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Spielgeflüster. Wir reden heute über das Thema Einsteiger total. Wie funktioniert eigentlich der Zugang zu unserem Hobby? Mit dabei sind der Christopher. Christopher, sagt doch mal Hallo. Ja, hallo alle zusammen. Vielleicht sagst du auch direkt, wer du bist. Ja, das mache ich gerne. Ja, ich bin Christopher, ich bin Rollenspieler seit nun fast 24 Jahren, wenn ich so zurückblicke. Das ist schon eine ganz schöne Zeitspanne. Ich spiele sehr viel mit Freunden, mittlerweile auch übers Internet, über Foren wie zum Beispiel die Drachenzwinge sind wir da vernetzt. Und ja, ich spiele durch die Bank weg alles Mögliche. Immer wieder sehr gerne. Ich probiere auch vieles Neues aus. Und du bist Supporter vom Uhrwerk Verlag, zufällig. Genau, und ein Profi. Bin ich mittlerweile auch Supporter für den Uhrwerk Verlag seit nun etwa einem Dreivierteljahr und ich muss gestehen, dass das tierisch viel Spaß macht. Man muss ja immer sagen, wo die Leute herkommen. Annika, da dürften unsere Hörer, die ersten beiden Folgen nicht verpasst haben, schon wissen. Annika ist von den Teilzeithelden. Annika, sag mal hallo. Hallo. Hi. Und der Lukas von Non-Playable Characters. Hallo. Und ich bin immer noch der Dirk. So, Einsteiger. Aber bevor wir zu den Einsteigern kommen, was habt ihr in letzter Zeit so gezockt? Ich fang mal an, ne? Ich bin so frech. ich hab Aberrant gezockt. Das zocke ich in meiner regelmäßigen Runde mit zwei lieben Mitspielern und natürlich einem Spielleiter. Aberrant ist schon ein älteres Game, das damals von White Wolf kam, die sich ja jetzt Onyx Path nennen. Arbeitet mit dem Storyteller 3.0-System. Das ist ein W10-Pool-System, das unter anderem eben auch Trinity und Adventure benutzen, die beide auch von Onyx Path kommen. Aberrant geht es um ja, im weitesten Sinne Superhelden, also Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Dabei sind die Superheldenkräfte jetzt vielleicht nicht immer offensichtlich. Also die können auch ganz dezent sein mit, wie nennt man das, Stamina ist der englische Begriff, Widerstandsfähigkeit, erhöhten Attributen. Und das ganze Spiel ist nicht so shiny, wie man sich das Superhelden-Dasein dann immer so vorstellt, so mit Capes und alle lieben die Superhelden, sondern es ist ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr so grau. In der Welt von Aberrant haben die Leute auch oftmals Vorbehalte gegen die Nova, so heißen die Leute mit besonderen Fähigkeiten. In manchen Ländern werden sie sogar gejagt. Dann gibt es auch noch einen Aspekt, der nennt sich Taint. Wenn die Leute mit besonderen Fähigkeiten es ein bisschen übertreiben, also zu viel Gebrauch von ihren Fähigkeiten machen, dann sammelt sich Taint an. Und je mehr Taint man ansammelt, desto komischer wird man. Also das heißt, es gibt dann geistige Mutationen zum Beispiel oder dann auch irgendwann körperlich offensichtliche Mutationen, sowas wie leuchtende Augen. Brennende oder, Haare, habe ich gesehen. Ja, vielleicht auch. Also da ist man relativ frei in der Gestaltung seiner Mutationen, aber das wird dann irgendwann echt hässlich und gibt auch massive Nachteile in der Interaktion mit Normalsterblichen, sage ich dann mal. Also ist das Ganze eher so Watchmen statt Marvel? Mhm. Ja, könnte man sagen, ja. Wobei ich jetzt bei den Watchmen, die sind ja, die haben ja nicht unbedingt irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, ne? Also in Aberrant gibt's schon sowas wie Telepathie oder Domination oder so solche Sachen. Aberrant ist schon ziemlich alt, aber mich nicht wundern, wenn es dafür auch bald mal einen Kickstarter gibt von Onyx Path. Die rollen ja im Moment da ziemlich viel neu auf. Und da kam erst vor ein paar Tagen die News, dass Aberrant und alle Systeme aus dem Trinity-Universe, so nennt sich dieses Gespann aus Aberrant, Trinity und Adventure. Und auch Cyan, wird das richtig? Ich weiß es gar nicht, wird so ausgesprochen. Auf jeden Fall, die kriegen ein neues Regelsystem, das nennt sich Sardonic, so ist der Arbeitstitel im Moment. Da kann ich dann auch gerne einen Link beisteuern zu dieser News, weil im Einzelnen werde ich jetzt die Regeländerungen hier nicht erläutern, das wird den Rahmen sprengen. Jetzt Butter bei die Fische, würdest du das mit einem Anfänger spielen? Ja, also ich würde es gerade jetzt im Zuge der ganzen des ganzen Superhelden-Hypes würde ich das auf jeden Fall auch mit einem Anfänger spielen. Das haben wir sogar mal auf Morpheus gemacht. Das ist hier so ein Con gewesen. Da haben wir mit, naja, was heißt mit Anfängern? Anfängern im System. Also mit Leuten, die Aberrant noch nicht kannten. Da haben wir das gespielt. Und das hat eigentlich total gut funktioniert. Also die haben da einen relativ guten Zugriff gehabt. Okay. Christopher, du hattest noch was du ganz dringend erzählen wolltest. Ein Beweis eigentlich dafür, dass ich tatsächlich in meinem Rollenspielregal durch die breite Rollenspielwelt wandere und eben nicht nur bei Uhrwerk verhangen bin, ist ein Rollenspiel, das nennt sich Nova. Das ist geschrieben von einem Mann mit dem, ja, schon fast epischen Namen, wie ich finde, von Daniel Skolaris. Also das ist mit Sicherheit auch ein Künstlername. Wird verlegt von Prometheus Games. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, das im 27. Jahrhundert spielt. Es ist bunt an Alien-Rassen, riesigen und kleinen Raumschiffen, Raumschlachten und unzähligen Planeten. Es hat eine sehr umfangreiche Welt, tatsächlich, die jetzt hier auch einfach doch den Rahmen sprengen würde. Ich selber bin auch noch nicht ganz so durchdrungen, weil ich leider viel zu selten dazu komme, mich da in diese Welt hineinzuversetzen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, finde ich. Es hat ein sehr interessantes Regelsystem, es ist ein W6-Regelsystem, in dem man mit seinem Attributsystem, bei seinen Attributwerten eine bestimmte Anzahl an W6en erreichen kann und damit halt bestimmte Schwellenwerte erreichen muss, um die Proben zu schaffen. Und was das System eben wirklich ausmacht, ist ein sehr ausgeklügeltes Tabellensystem für Technologiestufen. Also man kann er hat Tabelle gesagt. Mit den unterschiedlichen. Ja, Tabelle. Tabelle. Es ist ein deutsches Regelwerk. Ich weiß, es ist ein wenig vorurteilsverhangen, aber es ist halt sehr tabellenlastig, was die Ausrüstung und die unterschiedlichen Technologien angeht. Aber das ist wirklich gut durchdacht und ich selber habe das Regelwerk auch schon fremd verwandt, um damit eine Runde Andromeda zu spielen, also in dem Setting der Fernsehserie. Ist vermutlich auch vielen bekannt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es funktioniert sehr gut. Also ich kann würdest empfehlen, du das mit Einsteigern spielen? Da kann ich generell mal sagen, das kommt ganz auf die Einsteiger drauf an. Also das ist klar. Eine diplomatische Antwort. Ja, nee, ich würde es tatsächlich mit Einsteigern spielen. Es ist halt, es ist nicht so einfach. Es ist schon komplex von der Welt, auch vom Regelsystem her. Aber die Spielmechanik selbst ist wieder relativ einfach. Und wenn man dann nämlich einen vierten Spielleiter hat, der einen da durchzieht, dann ist das auch für Anfänger überhaupt kein Problem, darin sich zurechtzufinden und seinen Spaß damit zu haben. Jetzt sag ich mal ganz dreist, ich habe beide Systeme, also sowohl Nova als auch Aberrant, und ich würde keines von beiden mit Einsteigern spielen. Und das kann ich auch gleich gerne begründen. Ich selber habe an diesem Wochenende eine Runde mit Einsteigern. Das sind Bekannte von uns, die haben Interesse an Rollenspiel gezeigt, weil wir sie wirklich zugelabert haben damit. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir haben uns überlegt, also meine Lebensgefährte und ich, was können wir mit den beiden spielen? Wir haben uns auf mehr oder weniger ein ganz normales Gruselabenteuer in der Welt der Dunkelheit geeinigt. Aber bevor ich darauf jetzt noch komme, über diese ganze Vorbereitung bin ich nämlich auf das gekommen, was ich diese Woche gezockt habe, nämlich The Secret World, das ich zumindest an dieser Stelle nochmal gerne erwähnen würde. Das ist ein Massive Multiplayer Online-Rollenspiel, das ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen alt. Aber das ist so, naja, wenn man einen Massive Multiplayer Online World of Darkness gerne hätte, dann kommt das am nächsten dran. Es gibt dann drei Fraktionen, das sind irgendwie drei Geheimorden und man läuft rum und kämpft gegen Geister und Dämonen und klärt einige sehr spannende Rätsel auf. Denn im Gegensatz zu anderen Massive Multiplayer Online Dingen ist das nicht 0815, hol mir 20 Wolfspelze, sondern mit einigen sehr klugen Quests. Also ein schönes Beispiel ist eine Quest, da kriegt man nur so einen Radiocode, also es piept und das ist die Quest. Und dann muss man halt herausfinden, was das ist. Und irgendwann durch ein paar Hinweise könnte man drauf kommen, dass es ein Radiocode ist, aber das Spiel gibt einem keinen Hinweis und auch kein Ausrufezeichen oder so ein Käse, sondern man muss dann tatsächlich selber für sich diesen Radiocode dechiffrieren, um ein Koordinaten zu kriegen, wo man dann hinläuft. Das ist also etwas für... Aber das erinnert mich ja an die Retro-Sparte, an gute alten Zeiten, wo man noch nach stundenlang Spielen plötzlich hängt und feststellt, dass man seinen Spielstand leider gerade versaut hat, weil man irgendwie ja ein bestimmtes Rätsel halt nicht rechtzeitig gelöst hat und man muss von vorn anfangen. Oh, ein bisschen. Ist ein bisschen härter. Ist aber auch definitiv nicht für Einsteiger gedacht, aber für jemanden, der ein bisschen mehr Anspruch braucht als klick den Wolf tot, fand ich aber das sehr spannend. Aber was kann man denn da spielen in The Secret World? Oh, man spielt einen ganz normalen Menschen, einen Charakter, es gibt nur Menschen. Und man kann dann durch die Waffengattungen, die man ausrüstet, verschiedene Arten von Spielstile einsetzen. Es gibt dann zum Beispiel so eine Art Medic, den man spielen kann. Dann heilt man die klassischen Rollenunterteilungen. Oder man kann zum Beispiel mit einer Schrotflinte rumlaufen und dann hat man bestimmte Skills, die über Schrotflinte funktionieren. Also es wird hauptsächlich unter den Waffen unterschieden mit einigen magischen Sonderfähigkeiten. Man kann das wild kombinieren. Es gibt natürlich ein paar, die besser sind, ein paar, die schlechter sind. Es ist nicht perfekt ausbalanciert, sondern man muss sich da auch ein bisschen reinfuchsen. Was ich persönlich ganz schön finde. Mhm. So, aber genug dazu. Ich erzähle ein bisschen meine Überlegungen für diese Spielrunde am Wochenende waren, warum ein Welt der Dunkelheit-System. Meine Argumentation dafür war, weil Welt der Dunkelheit unglaublich simpel erklärt ist. Wenn mich jemand fragt, was ist die Welt der Dunkelheit, sage ich, so wie unsere Welt, nur ein bisschen gemeiner und düsterer. Punkt. Damit habe ich die komplette Welt erklärt. Und wenn jemand nachfragt, sage ich, oh, und es gibt Monster. Das war's. Ich muss keine Götter aufzählen, ich muss keine komischen Regelbücher wälzen, ich muss nichts weiter erklären. Damit kann sich jeder dieses System oder das Setting vorstellen. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal, weil du gesagt hast, man könnte Aberrant nicht mit Anfängern spielen. Das hast du bei Aberrant aber eigentlich genauso. Da kannst du nämlich auch sagen, ja, das ist unsere Welt, die ist nur in manchen Belangen ein bisschen anders. Da gibt's halt Leute mit besonderen Fähigkeiten und ansonsten ist eigentlich alles so wie bei uns. Ja, aber die Argumentation zieht also nicht. Verstehe ich, aber dann wird direkt gefragt, ja, was habe ich denn für Fähigkeiten, was kann ich damit machen? Und bei der Welt der Dunkelheit sage ich, ein spielt ganz normal Menschen. Ja, aber man kann... Ja, da stocke ich auch gerade. das kann... Ja, gut, klar, das kann man spielen. Aber, also, ich kenne ja in der Welt der Dunkelheit Magier und Vampire und Werwölfe und keine Ahnung. Aber du hast dich dann für ganz normale Menschen entschieden, quasi. So, wie es im Grundregelwerk angeboten wird. Exakt. Okay, wenn mir jetzt, glaube ich... Obwohl, naja, wenn es völlige Anfänger sind, ich weiß nicht, mir wäre es zu wenig. Genau, das ist die Frage, da können wir auch gleich mal drüber reden. Ist das zu wenig für den Anfang? Naja... Also, ich würde da gerne mal sagen, die Welt der Dunkelheit hat ja den Winkelzug, dass man sich fortentwickeln kann. Man kann vom Anfänger, vom normalen Menschen durch allerlei Vorfälle zu einem übernatürlichen Wesen werden. Und zwar genau, dann, wenn es einem passt. Das heißt, wenn die Spieler schon ein bisschen an Spielsystem gewohnt ist, kann man dann langsam Regeln dazunehmen und sie auch gleichzeitig tiefer in die Welt der Dunkelheit eintauchen lassen und zu irgendwelchen Werwölfen, Vampiren, Geistern etc. werden lassen. Ist halt die Frage, ob, also weil der Dirk sagt, es sind ja nur Anfänger, also was heißt nur, es sind Anfänger, ne, wie lange die so bei der Stange bleiben, also da sollte wahrscheinlich nicht so viel Zeit vergehen, bis die dann so ein bisschen eine Ahnung davon haben, wohin sich die ganze Chose irgendwie so entwickeln könnte. Genau, das ist halt auch meine Überlegung, wenn das jetzt tatsächlich eine Kampagne mit Anfängern ist, also man hat vor, in der Runde länger zu spielen, dann finde ich, ist das gar kein falscher Einstieg. Wenn das tatsächlich jetzt nur ein oder zwei Spielrunden sind, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich zu wenig, um wirklich die Flamme, ne, aus der Glut zu holen und richtig das Feuer fürs Rollenspiel zu entfachen. Da muss schon ein bisschen Magie, ein bisschen Faszination schon mitspielen, finde ich. Wir können ja gerne generell mal drüber reden, was denn überhaupt Anfänger, ganz richtig gesagt, Christoph, fasziniert. Was hält Anfänger bei der Stange? Was meint ihr? Ich lasse mal dem Christoph den Vortritt. Du sagst Magie, was meinst du damit? Ja, also ich meine damit jetzt nicht zauberwerfende Zauberer, sondern das Magische an einer Geschichte. Das gehört für mich einfach da rein und ich habe häufig festgestellt, dass es genau das Element ist, was die Leute neugierig macht. Die kriegen halt mit, Rollenspiel, das ist nicht einfach nur sich in einen Kreis setzen, um sich eine Lagerfeuergeschichte zu erzählen. Da steckt viel mehr drin, da steckt einfach etwas Fantastisches drin. Und man denkt sich Geschichten aus, die fern jeglicher Realität sein können. Das sei Science-Fiction oder Fantasy. Das können ganz, ganz, ganz obstruse Geschichten sein. Das können Gruselgeschichten sein. Es ist wirklich fern der Realität. Es gibt auch viele Rollenspiele, die Überschneidung mit der Realität haben, wie die World of Darkness. Aber auch da ist die Realität derart verzerrt, dass es wirklich was anderes ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist etwas, was viele lockt. Und viele fasziniert, auch viele abschreckt. Super spannend. Genau dazu, was gerade so schön passt. Ich habe eine alte Bekannte von mir, die Daniela, die mit der ich zur Schule gegangen bin. Und die hat letztens über Facebook total begeistert geschrieben, dass sie jetzt zum allerersten Mal mit 30 Jahren Rollenspiel gespielt hat. Und sie ist hin und weg begeistert. Und dann habe ich sie mir sofort geschnappt und habe gesagt, hör mal, wieso erzählst du mir nicht ein bisschen darüber? Wir kennen uns schon so lange, ich wusste nie, dass du da Interesse dran hast. Und da habe ich sie auch gefragt, was denn so sie am Rollenspiel fasziniert. Und das habe ich euch mitgebracht und das würde ich euch jetzt gerne einfach mal vorspielen. Okay? Gerne. Schieß los. Also ich bin jemand, ich liebe Geschichten. Und aus dem gleichen Grund liebe ich auch Filme, Serien, Theater, Comics, Musik, Computerspiele. Alles der gleiche Grund, weil ich halt Geschichten liebe. Und das Tolle halt bei einem Pen and Paper ist, eben, das ist eigentlich wie, wenn du früher als Kind gespielt hast und dir deine eigenen Welten aufgebaut hast. Kannst du da halt auch wieder machen. Nur halt nicht, wie das früher bei mir war, alleine im Kinderzimmer, sondern halt mit anderen Leuten zusammen. Nochmal schöner. Nee, also das hat mir halt direkt am meisten Spaß gemacht. Also der Spielleiter hat angefangen, halt die Welt zu bauen und ich habe die Welt in meinem Kopf gesehen und habe gedacht, yeah, ich bin richtig. Also ich kann völlig nachvollziehen, was sie meinen, sie liebt die Geschichten. Also das ist für mich auch, denke ich, der Hauptgrund, warum ich angefangen habe. Also ich spiele Rollenspiele, um eine gute Geschichte zu erleben, in der ich einen Platz habe, an der ich teilnehmen kann, wo ich mitwirken kann. Und bei mir war das so, dass ich den Einstieg ins Rollenspiel gefunden habe, damals über einen Freund von mir. Da war ich, ich glaube 13 war ich da. Und das war im Konfirmandenunterricht. Und er hatte gerade unterm Tisch einen Bogen ausgefüllt, einen DSA-Bogen. Du weißt schon, ne, der Sumpf des Bösen und so. Naja, auf jeden Fall hat er da den Bogen ausgefüllt und ich konnte damit ja gar nichts anfangen und habe ihn halt gefragt, was das ist. Und dann hat er gesagt, ja, schwer zu erklären und so, ich nehme dich einfach das nächste Mal mit. Und dann hat er mich unter den Arm geklemmt und dann sind wir beide eben zum damaligen DSA-Meister nach Hause gefahren und der hat mir dann erklärt, was es ist. Und dann war ich auch völlig begeistert. Also, weil ich dachte, ja, hört sich total cool an und jemand sein, der man halt im realen Leben niemals sein könnte. Und ja, mein erster Charakter war dann eine Seefahrerin. Ich weiß gar nicht, welche Edition von DSA das war. Das müsste so 93 gewesen sein. Definitiv nicht die Vierer. Nein. Das war definitiv die dritte Edition. Vermutlich, ja. Also bei DSA bin ich aber auch nicht lange geblieben. Also wir haben in der Runde viel ausprobiert, aber DSA war wirklich nur am Anfang. Wir haben dann auch relativ schnell in die World of Darkness gewechselt damals. Dann Vampire und Earthdawn damals haben wir auch schon gespielt. Das war halt so mein Anfang im Rollenspiel. Also klassischerweise über DSA. Okay, cool. Christopher, ja. Lukas, wie war es bei euch so? Also ich bin auch über das schwarze Auge eingestiegen. Das war eigentlich ganz lustig, weil mein Cousin hat das damals gespielt. Ich war 11 Jahre alt und das Schöne ist, es war ja noch von Schmidt Spiele verlegt damals und da stand immer ab 12 Jahre drauf und deswegen durfte ich nie wissen, was das ist und er hat das immer schön brav von mir verheimlicht. Und das hat einfach bei mir eine Neugier entfacht. Ich glaube auch nie wieder in meinem Leben habe ich für irgendwas so eine Neugier empfunden wie für dieses Spiel, was mein Cousin, den ich damals vergöttert habe tatsächlich, das war mein großes Vorbild, was er gespielt hat. Und irgendwann, da komme ich nachher auch nochmal drauf zurück, weil das finde ich jetzt auch ein wichtiges Element. Ich war im Spielwarenfachhandel mit meiner Mutter und da waren eben diese das schwarze Auge Boxen. Und ich habe die so lange bearbeitet, bis sie gesagt hat, okay, ich gebe jetzt 50 Mark für so eine Box für dich aus. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber du bist ja jetzt ganz scharf drauf. Okay, riskieren wir. Dann habe ich mir die Orkland Box mit ihr gekauft, um zu Hause festzustellen, dass das zwar schön ist, ich damit aber noch lange nichts anfangen kann, weil ich ja eine Wartesbox brauche. Und dann habe ich sie nochmal belabert und durfte nochmal losgehen und mir noch eine zweite Box kaufen. Das war damals so der Einstieg und es hat mich fasziniert. Ich habe meinen Bruder dazu überredet, ich habe eine Nachbarin, die überhaupt keinen Bock drauf hatte, so lange belabert, bis sie mitgemacht hat. Und es ging eigentlich nur noch darum, sich sechs Helden zu erstellen und von einem Punkt auf der Landkarte zum anderen zu reisen und jeden Tag die Zufallstabelle zu würfeln und Monster kaputt zu hauen. Das war mein Einstieg in das Rollenspiel. Also es war schon eine lustige Zeit damals. Spannend. Das heißt, ihr hattet auch gar keinen erfahrenen Rollenspieler, der euch das beigebracht hat, sondern ihr habt mehr oder weniger von null auf out of the box gespielt sozusagen. Ja, genau. Learning by doing war das sozusagen. Wann war das? Das war gut 2 Jahre, bevor du damit eingestiegen bist, also 91. Okay. Jetzt fühle ich mich so richtig alt. Danke. Lukas, wie war das bei dir? Ja, also bei mir war das ganz ähnlich mit dem System. Ich habe auch mit DSA angefangen. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir dieses Grundregelwerk, dieses für Einsteiger, das war nur so ein ganz dünnes Heftchen und da gab es noch die Klasse den Abenteurer, die so ganz grandios war. Haben wir irgendwo gefunden, also Freunde und ich, und haben damit angefangen. Und was mich fasziniert hat, war die Möglichkeit, endlich mal Geschichten so zu spielen, wie ich sie haben möchte. Was mich immer gestört hat, war, dass Filme und Serien ein furchtbares Ende oder furchtbar weitergingen und ich mir jedes Mal dachte, das könnte doch auch anders sein. Und dann, das wäre es doch viel schöner, wenn das anders wäre. Und dann fing ich mit dem Rollenspiel an und merkte, du kannst das da alles vollkommen so machen, wie du das gerne haben möchtest. Und das war so die Faszination für mich. Ich gesagt habe, wow, großartig, dann machen wir das jetzt anders. Dann lassen wir die unendliche Geschichte anders ausgehen oder Star Wars, keine Ahnung, in der eigenen Welt, aber anders. Das kann ich nur unterschreiben. Das hat für mich auch die Faszination ausgemacht. Also, dass man selber, anders als in einem Buch, nicht sich auf diesen Protagonisten verlassen muss, sondern wenn man Fehler macht, dann hat man die gefälligst selber gemacht. Und wenn man irgendwie selber was richtig macht, dann hat man das auch selber richtig gemacht. Kann ich total nachvollziehen. Hast du auch mit einem erfahreneren Spielleiter angefangen, Lukas, oder habt ihr das auch out of the box gespielt? Ja, es gab schon jemanden in der Runde, und das ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr genau erinnere, wer das war, aber der kannte sich damit aus. Das war sozusagen der mysteriöse Meister. Und wenn man Gespräche im Bus oder so belauscht hat, dann klang das schon immer sehr kultmäßig, wenn wir da vom Meister geredet haben und was der Meister wieder so vorhat mit uns. Und die Leute. Man hatte die schwarze Maske getragen. Die gab's da auch, furchtbar. Die hat immer so das wäre so cool. Nee, die wollte eigentlich keiner tragen. Für alle unsere Zuhörer, die das jetzt nicht kennen, müssen wir das erklären, sonst hätte man uns wirklich verkloppt. Also, die schwarze Maske gab es früher bei DSA. Die lag dann in so einer Box dabei und die war für den Spielleiter gedacht, damit er sie sich aufzieht. Die ist aber mittlerweile ein total seltenes Sammlerstück. Also, wenn ihr die noch zu Hause habt, dann verkloppt aber die mal auf eBay. Ich wollte gerade sagen, die gibt auf eBay bestimmt irgendwie dreistellige Ergebnisse oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Da kriegt man richtig Geld für, das stimmt. Man sollte auf jeden Fall, wenn man keine Ahnung davon hat, was das ist, das irgendwie mal im Internet recherchieren, weil die Bilder sehen einfach so lächerlich aus. Das Interessante an der Maske ist, dass sie niemandem je gepasst hat. Ja, schön. Ich finde es auch ganz spannend. Und ich habe Daniela auch gefragt, wie war denn das bei dir? Also wie war dein Kontakt denn? Also sie hatte eine gewisse Faszination dafür. Sie wusste auch so ungefähr, was das ist. Sie hat es aber noch nie gemacht. Und jetzt sind wir alle nicht mehr in der Schule, wo man dann irgendwen kennt oder so. Sie hat das dann über eine Theatergruppe von sich gemacht. Und das würde ich euch gerne mal kurz vorspielen, was sie mir dann erzählt hat. Die Leute kennengelernt habe ich in der Theatergruppe, in der BUSC, in der Bonn University Shakespeare Company. Da kann man sich das, glaube ich, auch schon vorstellen, dass sich das ergibt, dass man in einer Laientheatergruppe, in der man ganz viel Aufwand und Zeit reinsteckt, nur für die Erfahrung, ohne wirklich was dann hinterher, dass man da Leute trifft, die doch spielaffin sind. Das ist witzigerweise mein direkter Anspielpartner in der aktuellen Produktion. Mhm. Und der ist halt wirklich, wirklich da richtig intensiv drin und leitet auch irgendwie 4 oder 5 verschiedene Gruppen, also feste Gruppen, die sich regelmäßig treffen. Und ja, als ich das so mitbekommen habe, wir waren irgendwie gerade draußen unterwegs, noch mit einer anderen Freundin aus der Theatergruppe und es kam irgendwie das Gespräch halt auf und der hat das erzählt. Und dann meinte ich, ja, ich wollte es eigentlich schon immer mal ausprobieren. Ich habe halt nur nie gewusst, wen ich also fragen soll und so. Und dann hatte die Freundin auch ein bisschen Lust. Und wir haben diesen wundervollen Laden bei uns in Bonn, das Voyager. Und dann haben wir ganz spontan gesagt, ja komm, dann gehen wir da jetzt hin und dann spielen wir jetzt halt. Und dann hat er noch 2 Freunde von sich angerufen, die halt auch eben regelmäßig spielen. Und dann ist noch ein anderer Kumpel zufällig vorbeigekommen. Dann waren wir halt 3 Leute, die es noch nie gemacht haben. Und 3, die sich sehr gut auskennen. Und dann hat er einfach so spontan auf unsere Wünsche ein bisschen zugeschnitten, in seinem schlauen Köpfchen, in seinem erfahrenen schlauen Köpfchen, eine Welt zusammengebastelt. Und wir haben gemeinsam unsere Charaktere entwickelt und dann haben wir losgespielt. Würdet ihr sagen, dass es heute schwieriger ist? Also wir haben ja damals wahrscheinlich eher über die Schule oder so Leute kennengelernt und dann sind wir eingestiegen. Würdet ihr sagen, dass es heute schwieriger ist, ins Rollenspiel einzusteigen als damals? Ich würde so sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich bin erstaunt, immer wieder erstaunt, aus welchen Bereichen heutzutage Rollenspieler zu finden sind und Interesse für dieses System entwickeln. Vielleicht einfach, weil es so viel bekannter geworden ist. Der Einstieg erfordert genauso wie früher eine ganze Menge, man muss sich auf etwas einlassen, auf eine ganze Menge. Man muss zuhören können, man muss ein gewisses Interesse haben. Ich weiß nicht, ob der Einstieg an sich in der Sache da schwieriger geworden ist. Ich denke, diese Hürde ist gleich geblieben, so diese erste. Ich würde sagen, es ist anders geworden. Also wo man eben früher, wenn ich jetzt früher als jüngeres Alter nehme, eben noch Bekannte hatte, wenn man zur Schule gegangen ist oder in irgendwelchen Hobbybereichen, in irgendwelchen Sportvereinen auf Leute getroffen ist, die auch rollenspielaffin waren, hat sich das heute einfach verlagert. Man hat so seine festen Freundeskreise, die man schon seit Jahren hat, und entweder gibt's dann da Rollenspieler oder eben nicht. Ich komme jetzt in den Genuss von einem Freundeskreis, wo fast alle Rollenspiel spielen oder mindestens Fantastik fasziniert sind. Das ist schon quasi luxuriös, wenn ich da so Erzählungen von anderen Leuten vergleiche. Und wenn du heute nicht dich nicht viel im Internet bewegst, dann glaube ich, ist es schon schwieriger, weil das Internet ist halt grandios, um zum Beispiel über Hangout oder über Teamspeak oder über was weiß ich für Mittel, auch über die Drachenzwinge, Rollenspiel zu spielen. Aber wenn du kein Internet hast, dann ist es, würde ich sagen, heutzutage, wenn du da interessiert bist, doch einfach schwerer. Ich glaube auch, dass Daniela einfach Glück hatte. Also sie kannte jemanden aus ihrem Bereich, also dieser Theatergruppe, und der hat gesagt, hey, ich unterhalte mich ja jetzt drüber, du findest das irgendwie spannend. Wenn du es ausprobieren willst, cool, dann packe ich mir jetzt 3-4 Jungs, die ich noch kenne, und wir setzen dich zusammen, vielleicht mit noch einem Anfänger, gehen in ein Spielecafé und legen einfach los. Das ist natürlich ein Glücksfall. Das ist ein Sechser im Lotto, ja. Eigentlich schon. Wie macht man das denn? Vor allem, dass das so unkompliziert war, ne? Total. Also, ich denke nicht, dass es viel anders ist in einer Jugendgruppe. Also viele Rollenspieler fangen auch heute noch in der Jugend an, lernen das da kennen. Im Alter ist das eben was anderes. Mit 30 Jahren erst noch in Kontakt mit Rollenspiel zu kommen, das ist schon sehr, sehr schwer. Allerdings auch nicht unmöglich. Denn die ganzen Rollenspieler aus den 80ern und 90ern waren ja auch viele junge Leute, die haben mittlerweile eine Berufsausbildung gemacht, haben studiert, haben sich in die unterschiedlichsten Bereiche vernetzt und verbreiten das Hobby so. Und so findet das tatsächlich auch im Alter wieder neue Interessenten und auch neue Rollenspieler. Aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt daran, und das hatte Lukas vorhin schon einmal angesprochen, das ist einfach, dass die Leute auch am Ball bleiben. Das ist nicht einfach so, ich probiere das mal aus und yeah, jetzt habe ich es raus und bin ich voll drin und das macht Tiere Spaß. Es gehört eben ein wenig Hartnäckigkeit dazu, da durchzusteigen, da reinzukommen. Viele sind am Anfang noch sehr schüchtern, wissen noch nicht so richtig, was soll ich denn jetzt hier machen? Was kann ich erzählen, was nicht? Und wann muss ich würfeln? Und vor allem, wenn ich würfeln muss, was muss ich überhaupt da würfeln? Das sind halt viele Fragen, die man erst richtig aus sich rauskriegt und mit denen man wirklich, ja, mit denen man grün wird, sag ich immer so schön, wenn man länger dabei bleibt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man am Anfang eben sehr schüchtern, also was heißt schüchtern? Man weiß halt nicht so genau, man ist ja plötzlich in einem Spiel, wo man jemanden verkörpert. Wenn man vorher nur Brettspiele gespielt hat, dann ist das ja selten so. Dann steuert man da ja zwar so eine kleine Holzfigur meinetwegen, aber man verkörpert ja in dem Sinne nicht jemanden. Also zumindest war das bei mir so, als ich das erste Mal dann da saß, nur mit Männern, also mit Jungs damals im Teenie-Alter, ne? Und wir haben dann DSA gespielt und ja, ich war halt auch nicht so sicher, was kannst du jetzt machen, was kannst du nicht machen und die wahrscheinlich so, oh nein, eine Frau in der Runde, was kannst du jetzt machen, was kannst du jetzt nicht machen? Ja, obwohl die waren eigentlich relativ entspannt, die haben einfach so weitergemacht wie bisher und das war, also da hatte ich eigentlich Glück, also das war völlig easy und ich habe gedacht, Annika, jetzt bist du besser mal still, jetzt hör dir erstmal an, was die anderen so machen und was die so sagen, und ich habe dann halt so, ne, mir so ein bisschen, ich sag jetzt mal, abgeguckt, was die anderen so machen und wie die so reagieren, und dann kommst du dann ja auch so nach und nach irgendwie so in den Fluss. Es war damals auch DSA, was wir gemacht haben, war, ja, es war also wenig Rollenspiel, sondern mehr halt irgendwie Aufgaben erledigen und das Abenteuer durchackern, so ungefähr, ne? Also das ist halt Rollenspiel gewesen, wie ich es heute einfach nicht mehr bevorzugen würde. Aber das war damals so und das war halt am Anfang so, und man reift ja quasi als Rollenspieler auch irgendwie so heran, ne? Man weiß ja dann auch immer besser, was einem wirklich gefällt und was man nicht nochmal erleben möchte. Ganz genau. Und es ist ja auf jeden Fall, wie Christoph eben auch schon gesagt hat, ein Lernprozess. Und jetzt kommen wir nochmal auf meine Einsteigerrunde zurück. Das ist einer der Gründe gewesen, warum ich mich nicht für irgendetwas, in Anführungszeichen, Abgedrehtes entschieden habe, denn die, mit denen ich spiele, die haben gar kein Vorwissen. Die haben nicht Theater gemacht wie Daniela, die haben allerhöchstens mal Siedler als Brettspiel gespielt und vielleicht mal so einen Ritterroman gelesen, irgendwas, keine Ahnung, Daniela Gabaldon oder sowas, was es da halt auch draußen gibt. Und aber Interesse an dem Thema. Die waren mal auf einem Mittelaltermarkt, können sich das aber eher wenig vorstellen, wollen das aber einfach mal ausprobieren, weil sie neugierig sind. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, ihr habt das noch nie gemacht, ihr habt auch vielleicht kein Computerrollenspiel gespielt, gibt's ja auch als Vorwissen, nicht Final Fantasy, nichts in der Hinsicht. Dann nehmen wir es mal ganz, ganz einfach, dann spielt ihr einfach Menschen, die nur nicht ihr selbst seid, in einer Welt, die fast genauso ist wie eure, nur ein bisschen anders. Und dann kann man nach und nach das Verfremdungslevel ein bisschen hochschrauben. Ich denke, auch am Anfang ist es ein ganz guter Weg, die Spieler nicht unbedingt zu überfordern. Was gerade auch schon gesagt wurde, dass die anfänglichen Szenarien, wenn wir uns daran zurückerinnern, dann belächeln wir die heute. Weil wir denken, oh mein Gott, was haben wir damals eigentlich gespielt? Das waren dann manchmal diese üblichen Dungeon Crawls, also da wurde ein Verlies leergeräumt mit Monstern. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Befreie die Prinzessin. Genau, befreie die Prinzessin, ne? Und man hat sich gefreut, wenn ein oder zwei Spieler zwischendurch mal ein bisschen Interaktion miteinander hatten und geredet haben und sich was ausgedacht haben. Weil das sehe ich bei Anfängern, erlebe ich bei Anfängern immer wieder, dass die erstmal gar nichts sagen oder ganz wenig sagen. Weil allein, dass man sie plötzlich anspricht und sagt, was würdest du jetzt tun oder was tust du? Da klappen dann erstmal die Münder auf. In der Tat. Das hat so einen Überforderungsfaktor und das ist mir auch ganz, ich habe ja auch ganz viele Einsteigerrunden auf Cons schon geleitet, auch wirklich explizit für Einsteiger oder blutige Anfänger ausgeschrieben und meistens im Anschluss an so eine Was-ist-eigentlich-Rollenspiel-Vortragsrunde und dann hatte ich Leute, die sich so dafür interessieren, aber überhaupt nicht wussten, was das ist und die sind dann total überfordert gewesen mit, oh, das ist ein Würfel, aber der ist nicht sechsseitig. Ach du liebe Zeit, das ist ein Blatt und da stehen Werte drauf. Was heißt das jetzt? Und die stellen sich dann solche Fragen wie, was heißt eigentlich Stärke? Fragen, über die wir wahrscheinlich lachen würden, aber mit diesen Fragen sind die so beschäftigt. Inklusive, ja, was sie auch, ne? was sie auch häufig verwirrt, sind diese Zahlen, ne? Ja, total. Das ist auch meine Erfahrung. Dass da, ja, da kann stehen, der ist stark oder der ist super stark oder schwächlich. Mit sowas kommt man klar, das benutzt man auch im täglichen Leben, um jemanden zu beschreiben. Aber dass da steht, Stärke 18, Intelligenz 7. So, ja, wie bemesse ich denn jetzt meine Stärke in einer Zahl? Das ist etwas, was die überhaupt erstmal verstehen müssen und wo sie eintauchen müssen. Ich bin also offensichtlich stärker als klug, aber was heißt das jetzt für mich? Diese Fragen konsumieren diese Spieler meines Erachtens so sehr, dass sie mit allem anderen, was dann noch in dem Spiel existiert, Magie oder irgendwelche Fraktionen oder vor allem Fremdnamen, dass sie damit überhaupt nicht klarkommen, weil sie erstmal mit sich selber klarkommen müssen, zumindest beim allerersten Mal. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich würde weder Aberrant noch Nova spielen, weil man da halt mit Begriffen umgehen muss, nämlich zum Beispiel mit einem Nova und Quantum und dem Taint, beziehungsweise heißen die ja auch Novas. Ja, ist mir gerade oder mit, wie funktioniert das mit dem Weltraum und wo sind da überhaupt Fraktionen im Weltraum und welcher Fraktion gehöre ich an? Das sind alles Fragen, die sich wirklich blutige Anfänger, die überfordern die meines Erachtens. Wie würdet ihr das sehen? Genau, und deswegen ist ein ganz wichtiges Element für dich als Spielleiter, wenn du mit einer Anfängerrunde spielst, brich es alles runter. Brich es runter, teste deine Spieler vorsichtig an, taste dich an deren Kenntnisse heran. Viele haben Science-Fiction- oder Fantasy-Kenntnisse, weil sie Star-Trek-Fan sind oder weil sie den Herrn der Ringe gelesen haben oder irgendwie sowas. Viele haben das aber auch nicht. Und dann musst du halt wirklich dich erstmal langsam vortasten, wie weit sind sie bereit, sich darauf einzulassen, wie weit können sie das und so. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, ich würde auch Nova mit einer Anfängerrunde spielen, aber niemand soll von mir erwarten, dass ich das ganze Buch auf den Tisch knall und aus dem Vollen aushole, sondern ich würde vor allem die Welt spielen. Ich würde auch viel mehr erzählerisch spielen, deswegen finde ich die Wahl von World of Darkness an sich auch gar nicht verkehrt. Da hast du halt nicht wirklich Zahlenwerte. Du hast halt 1 bis 5 Punkte, so kenne ich das noch. Ich denke, das hat sich nicht viel geändert. Nicht wirklich. Und das ist leichter abzuschätzen. Da kann man mehr sehen, okay, das sind 3 Punkte, das sind 2 Punkte, der ist halt ein bisschen stärker als der andere. Das reicht für einen Anfänger dann eigentlich auch. Ich gebe aber zu, dass ich unter einem ganz bestimmten Faktor durchaus Aberrant oder Nova als Anfängersystem dann auch runtergebrochen mit einem ganz simplen System ausprobieren würde mit Leuten, die sich interessieren. Nämlich, wenn jemand sagt, ich liebe Superhelden oder ich liebe Science Fiction. Dann ist natürlich die Welt der Dunkelheit völlig verkehrt. Dann sollte man machen, was denjenigen fasziniert. Aber gerade dann, also zum einen kann man natürlich jedes System runterbrechen. Korrekt. Aber wir haben, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben oder was wir noch nicht erwähnt haben, ist ja, dass es bereits Systeme gibt, die unendlich weit runtergebrochen sind. Genau. Wie zum Beispiel Zettel-RPG habe ich bei dem Rollenspieltag kennengelernt. Das ist so simpel, da gibt es 2, 3 Regeln und das war's. Oder eben Fiasco, wo es auch fast keine Regeln gibt. Was ja eher so ein Erzählspiel-Rollenspiel-Hybrid ist. Genau. Aber über dieses Erzählspiel, wo die Spieler halt nicht wirklich auf ihren Zettel gucken müssen, weil da steht nicht viel drauf und Werte gibt's auch nicht, kommt man recht gut mit Anfängern ins Rollenspiel rein. Weil sie sich mit dem Rollenspielaspekt beschäftigen und weniger mit dem Regelaspekt. Ja, das stimmt, definitiv. Was ich da manchmal doch sehr vermisse, ist die Ausbaumöglichkeit. Wenn die nämlich schon so runtergebrochen sind, dann bieten sie keine Möglichkeit mehr. Okay, jetzt haben wir hier die Grundzüge durchschaut, jetzt wollen wir mehr. Und ja, mehr ist da nicht. Jetzt müssen wir das System wechseln, dann haben wir wieder mehr. Das finde ich ist manchmal, nicht immer, aber das kann halt durchaus auch dann wieder zu so einem Dämpfer führen. Dann ist es schon schöner, wenn sie ein System haben. Ja, wir haben bisher nur nach Grundregelwerk gespielt und auch da haben wir noch nicht aus dem Vollen geholt, aber wir können jetzt auch nochmal einen Ergänzungsband dazu holen. Nochmal ein bisschen mehr in die Regeln eintauchen oder nochmal einen Roman dazu lesen, weil das einfach, wie zum Beispiel das Schwarze Auge, ein riesen Rollenspiel ist, wo es, ich muss jetzt lügen, aber um die 200 Romane gibt oder sowas. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Da ist halt immer die Frage, mit wem macht man das? In welchem Rahmen macht man das? Und ich glaube, das ist sowieso nicht wegzudenken. Man muss es immer an die Leute auch, man muss sich nach den Leuten richten, mit denen man das macht. Ganz genau. Blutige Anfänger sind. Ist es eine Theatergruppe, die das mal ausprobieren will? Sind es Rollenspieler, die nur ein neues System ausprobieren wollen und so? Das ist immer wieder so eine individuelle Sache. Und das macht es für mich zum Beispiel auch auf Conventions immer wieder sehr spannend. Es gibt da Gruppen, da setze ich denen wirklich so ein 0850 Abenteuer hin. Sei es zum Beispiel bei Shadowrun, dass der Johnson sagt, hier, der rennt mit so einem Koffer rum, den will ich haben, seht zu, dass ihr den herbringt. Und wehe, einer guckt rein. So, da sind die völlig zufrieden mit. Dann gibt es aber auch Leute, die denken, oh, ja, das ist ja hier, keine Intrige und nicht mindestens irgendwie 2 Plot-Twists oder sowas. Nee, ist langweilig. Das ist immer sehr, sehr schwierig und da muss man viel improvisieren und auch viel Einfühlungsvermögen und Empathie mitbringen, wenn man das wirklich wuppen will. Und das gelingt nicht immer. Also mir vor allem nicht. Jetzt haben wir gerade 2 große Systeme genannt, nämlich DSA und Shadowrun. Ich sag jetzt mal einfach mal die Frage, Einsteiger geeignet? Fragezeichen. Also ich würde fast sagen, nein. Damals, als ich mit DSA angefangen habe, da war das Regelwerk vernachlässigbar. Das war also wirklich schmal. Und wenn ich sehe, was es da heute alles gibt, würde ich mich als Anfänger von damals total überfordert sehen. Also klar, man kann es natürlich runterbrechen, wie schon gesagt. Aber das Regelwerk oder die Regeln als solche, auch bei Shadowrun, würde ich als erstmal zu kompliziert erachten. Shadowrun würde ich gar nicht mehr sagen. Das ist jetzt mit Pegasus wirklich sehr gut. Das ist sehr günstig. Das macht es für viele reizvoll. Und es gibt noch nicht so viel von der aktuellen Edition. Das sind jetzt, glaube ich, 3 Bücher. Ich bin da selber gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Ich habe halt die 4. und dabei bin ich stehen geblieben erstmal. Aber tatsächlich gibt es da noch nicht so viele Bücher. Das heißt, auch da finde ich, von dem Aspekt her ist es noch sehr einsteigerfreundlich. Man muss sich da nicht gleich so einen riesen Klotz ins Regal stellen und muss dann da irgendwie 2000 Seiten lesen. DSA ist da tatsächlich eine andere Nummer geworden. Also die 4. Edition von DSA ist ein Riesenapparat, ein Berg an Papier. Und wenn man dann nicht mit blutigen Anfängern spielt und sagt, ja hier, wir nehmen einfach das Basisregelwerk und den Rest, der interessiert uns nicht, sondern am besten noch in eine Gruppe, die bereits besteht, geht, weil man eingeladen wurde oder pure Hölle. Dann ist es vorbei für sich auch. Da hat man einfach verloren. Das eignet sich da nicht für. Ich finde es immer schwierig, Systeme nach, ist für Anfänger geeignet oder ist nicht. Also das ist so eine Glaubensfrage. Ich habe ja schon oft Diskussionen verfolgt, wo sich die Leute da verbal die Köpfe eingeschlagen haben. Und also es gibt auch Leute, die wirklich gute Erfahrungen gemacht haben mit eben auch mit DSA, mit Einsteigern oder keine Ahnung was. Also ich denke, da steht und fällt natürlich immer ganz viel mit einem Spielleiter, der es dann eben vermag, die Regeln so zu dosieren, dass da die Leute nicht völlig überfordert sind. Und es gibt natürlich eine Tendenz, Aboria zum Beispiel ist ganz klar, denke ich, auf Einsteiger ausgerichtet. Dungeon Slayers ist auch eher schmal und sehr, wie nennt man das, sehr einsteigerfreundlich, sehr zugänglich. Aber ich denke, so grundsätzlich kann man wirklich mit fast jedem System, was ihr ja vorhin sagtet, wenn man es ein bisschen runterbricht, auch mit Anfängern spielen. Also ich habe total gute Erfahrungen. Also ich war sehr überrascht, als wir einmal in eine Gruppe eine totale Anfängerin, was das Rollenspiel angeht, gekriegt haben, die da einen intuitiven Zugang irgendwie zu hatte. Also auch das gibt's. Leute, die vorher nie was damit zu tun hatten und trotzdem da irgendwie so einfach so reinfinden. Die hat gesagt, ach na, ich kümmere mich jetzt erstmal nicht so um die Regeln irgendwie und ihr macht das da schon und ihr könnt mir dann ja sagen, wenn ich da, was ich da machen kann und die ist da einfach so mitgelaufen und hat sich da total gut eingebracht. Also auch solche Naturtalente gibt's. In der Tat. Also ich habe auch mehrere Rollenspieler gesehen. Jetzt gerade mal ein Beispiel Shadowrun festgemacht. Da hatten wir einen, der war auch so ein bisschen so mathematisch irgendwie begabt und der hat sich das Regelwerk gekauft, der hat sich das durchgelesen. Dann hat er da eine Stunde drüber nachgedacht und dann konnte er das besser als ich. Ich hatte aber auch schon den Gegenteil als Fall, dass eine Spielerin, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das an dem schlecht lag, die einfach nicht so begabt war für die Regeln, die nach einer Shadowrun-Charakterstellung in Tränen aufgelöst war, weil sie vollständig überfordert war. Das gibt's halt beides. Und ich würde auch sagen, ja, vielleicht muss man dann auch auf die Spieler eher zugehen. Was sind eure Vorerfahrungen? Was traut ihr euch zu? Aber es gibt tatsächlich einige Spiele, die im Gegensatz zu Shadowrun und DSA von, da sagen ja auch die Autoren, so ein klassisches Einsteiger-Rollenspiel ist das jetzt halt nicht. Es gibt ja einige Spiele, die sagen von sich, wir sind Einsteiger-Rollenspiele. Jetzt hattest du Aboria angesprochen zum Beispiel. Magst du kurz was drüber erzählen? Ja, ich selber kann über Aboria leider sehr wenig erzählen, weil ich es mir nicht durchgelesen habe, also nur so anfänglich. Ich weiß aber, dass viele Leute es immer empfehlen als Rollenspiel für Einsteiger, für Anfänger, weil es eben sehr, sehr regelleicht ist und eben auch ein Stereotyp so ein bisschen bedient. Also geht ja eher so in die Fantasy-Richtung und das ist ja etwas, was viele Anfänger auch oft mit Rollenspiel verbinden, ne? Also eher Fantastik als zum Beispiel Science Fiction oder Steampunk. Das ist für einen Anfang vielleicht manchmal auch ein bisschen zu kompliziert oder zu abgedreht, ne? Also wenn man von Rollenspiel redet, haben ganz viele, habe ich die Erfahrung gemacht, oft immer Drachen, Elfen und Magie, Zauberer, sowas im Kopf. So an Science Fiction erstmal irgendwie keiner. Oder an Postapokalypse oder an Steampunk oder an Urban Fantasy. Es gibt ja also die ganzen anderen schönen Genres, die es dann noch gibt. Ich glaube, gerade da scheiden sich ja schon wieder irgendwie die Geister. Weil es kommt natürlich darauf an, wie sind diese Neulinge zum Rollenspiel überhaupt gekommen? Und was hat man denn vorher mit denen gemacht? Beispielsweise, man hat mit denen irgendwie einen Film geguckt, Mad Max oder sowas, und plötzlich kam man mit denen ins Gespräch so. Und dann macht das Fallout-Szenario oder das postapokalyptische Szenario plötzlich Sinn. Zu sagen, okay, wenn du das unbedingt mal durchspielen willst, können wir machen. Und genauso bei Science Fiction natürlich auch, dass man da sehr individuell handelt und nicht sagen kann, so, das ist jetzt das einsteigerfreundliche System für euch alle. Das wird nicht gehen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Einsteigersysteme durchaus schön sind, weil sie halt für Einsteiger designt sind. Aber das, was ich glaube Christopher vorhin gesagt hat, nämlich die Ausbaufähigkeit, ist da natürlich nicht gegeben. Wenn man so etwas hat wie das Schwarze Auge oder Shadowrun, dann weiß man, dass da noch eine ganze Welt auf einen wartet. Und, das ist übrigens auch ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, dass man dafür garantiert Spieler findet. Denn Shadowrun oder eine DSA-Runde gibt es in Deutschland jeder Ecke. Eine Aboria-Runde nicht. Das stimmt, ja. Jetzt brennt mir allerdings noch eine Frage unter den Nägeln, die ich gerne mal dem Christopher stellen würde. Die Fragerunde. Nee, aber du hast ja als Supporter oft, hast du ja gesagt, Demo-Runden auch für absolute Neulinge und so. Und ich habe jetzt vor kurzem hatte ich ein Abenteuer, was wir in Orthon gespielt haben. Das ist dieses Care von Talim. So hieß das Abenteuer. Wo ich dann hinterher da saß und gedacht habe, Mensch, das war jetzt irgendwie aber kein Abenteuer zum Kennenlernen des Systems. Tut mir leid, dass ich da jetzt schon so drauf rumhacke. Da entsende ich mal die Entschuldigung Richtung der Leute, die wissen, wohin es gehen muss. Und aber das ist einfach, wo ich gedacht habe, Mensch, das war jetzt aber echt doof irgendwie so für Einsteiger. Ne? Man hat überhaupt nichts von der Welt gesehen, man hat nicht die einzigartigen Rassen gesehen und irgendwie, ja, war das auch einfach, war es kein typisches Earthdawn-Abenteuer. Wenn du also auf einer Convention bist, was für Abenteuer oder leitest du denn da? Machst du deine eigenen, oder? Sehr unterschiedlich und eigentlich immer meine eigenen, ja. Das liegt daran, dass ich meine eigenen Abenteuer viel leichter modifizieren kann und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein, mir häufig nicht mal wirklich Notizen dafür mache. Also ich habe auf der letzten Con vier Runden geleitet, von denen ich nur einmal ein Abenteuer geleitet habe, was ich mir im Vorwege überlegt habe, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe und mitgenommen habe. Und die ganzen anderen drei Abenteuer sind während dieser Con in meinem Kopf entstanden. Bin mit einer Idee, mit einem Plot, also einer Geschichte, in die Runden gegangen, habe mir natürlich auch schon so ein paar Wendungen überlegt, die möglich wären. Und dann reagiere ich auf die Spieler. Ich reagiere darauf, wie die Welt selber erkunden, wie die selber, also welchen Eindruck ich habe, wie sie selber wahrnehmen. Und damit habe ich halt viele, viele gute Erfahrungen. Es kann aber auch in die Hose gehen. Also letztens hatte ich zum Beispiel eine Spielerin, die hatte zwar Rollenspielerfahrung, aber war halt auch in dem System neu. Und die war am Ende, ja, die war, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber ich konnte deren Erwartungen nicht bedienen mit dem, was ich halt geleitet habe. Was daran liegt, dass die anderen vier Spieler einfach so dominant waren, dass ich halt auf die eingegangen bin und sie dabei irgendwie am Rande sitzen geblieben ist. Das fand ich auch sehr schade. Ich habe danach auch noch mit ihr darüber gesprochen und wir haben uns noch ein bisschen ausgetauscht. Das fand ich auch sehr lehrreich und sehr informativ. Aber das passiert dann halt auch. Jetzt sind wir bisher immer davon ausgegangen, also bis auf Christophers eigene Anfangserfahrung, dass wir einen Rollenspieler als Spielleiter am besten haben, der erfahren ist und auf die Einsteiger oder Anfänger eingehen kann. Also der das Abenteuer auf sie zuschneidern kann, der das on the fly modifizieren kann, der ungefähr abschätzt, wie sie so drauf sind, welches System man ihnen zutrauen kann. Was ist denn, wenn das nicht so ist? Was ist denn, wenn irgendwo da draußen in Deutschland jemand ist und der möchte Rollenspiel spielen? Hat das noch nie gemacht, der hört uns vielleicht gerade, der weiß aber nicht wo. Was passiert denn dann? Also erstmal sollte dieser Mensch das einfach, also wenn es keinen erfahrenen Spielleiter gibt, ist das kein Hindernis. Es kann unglaublich viel Spaß machen, mit einer Gruppe von gleichgesinnten Leuten, die überhaupt keine Erfahrung damit haben, anzufangen zu spielen. Ich habe da schon mehrere Leute gehört, die mir davon erzählt haben, wie sie damit angefangen haben. Und das klingt dann immer im Nachhinein sehr stümperhaft, aber die hatten damit unendlich viel Spaß. Die haben auch nicht alles an den Regeln verstanden und haben das gespielt, was sie verstanden haben. Okay. Ich habe jetzt mal, witzigerweise, ich habe noch ein, zwei Einspieler. Ich habe Dani mal gefragt, wenn sie jetzt denjenigen nicht gehabt hätte, hätte sie sich denn irgendwie... Hätte sie gewusst, wo sie das findet? Und das hat sie mir gesagt. Wüsstest du denn, wo du andere Spieler finden würdest, wenn du jetzt zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen würdest? Also in einer anderen Stadt jetzt nicht unbedingt. Hier in Bonn, Voyager, was wir schon angesprochen hatten. Spielerzentrale.de oder sowas, wo man ja zum Beispiel auch nach Brettspielern suchen kann. Sowas kennst du gar nicht, oder? Nee, ich hab halt... wirklich auch nicht gezielt danach gesucht, muss ich sagen. Weil, ich meine, gibt zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber wahrscheinlich schon ganz viele Sachen, die ihn interessieren würden. Und ganz viele Sachen macht man ja auch schon. Und andere, wenn es sich nicht von allein ergeben hat, dann macht man es halt irgendwie nicht, weil man ja auch nicht alles machen kann. Und war jetzt hier halt eben ja auch so, dass sich das schon irgendwie auch ergeben hat. Aber ich bin halt ultra froh, dass es das hat. Und hätte vielleicht doch auch selber aktiv suchen sollen, weil dann könnte ich jetzt schon ganz viele Jahre spielen und wäre selber so ein erfahrener Hase. Das ist ein bisschen, vielleicht ist ein bisschen frustrierend, also für uns, die wir im Rollenspiel drin sind. Sie sagt ja, wenn es sich ergibt, aber ganz oft ergibt es sich ja nicht, gibt es also da draußen in Deutschland ganz viele Spieler, die total Bock drauf hätten, aber es ergibt sich halt nicht. Und ist unsere Struktur für Anfänger, also uns als Rollenspiel-Hobby-Gemeinschaft, einfach nicht optimal? Also ich bin davon überzeugt, dass da draußen jede Menge potenzieller Rollenspieler rumsitzen, die einfach noch nichts von ihrem Potenzial wissen. Und das liegt zum Teil auch an der Zugänglichkeit, auf jeden Fall. Also wie ich ja am Anfang schon sprach, ich wusste, man kommt noch irgendwann drauf zu sprechen, früher standen die im Spielwarenladen, da standen die DSA-Boxen, haben mit interessanten Covern gelockt, die Leute wurden neugierig, man sah halt muskelbepackte Kerle mit Schnauzbart und Flügelhelm und dazu leicht bekleidete Frauen mit Bögen oder andere Klischees, die dort bedient wurden. Das ist einfach vorbei, das gibt's nicht mehr. Also im alltäglichen Leben rennt man da eigentlich nicht dran vorbei, wenn man nicht gerade durch die Seitengasse geht, in der der Rollenspielladen ansässig ist. Das ist natürlich ein Problem für dich. Andererseits hat sich aber auch viel gewandelt. Wir sind erheblich medialer geworden, also viel mehr Internet, die Jugend auch, YouTube ist da ganz groß und bei YouTube gibt es halt mittlerweile auch sehr schöne Sachen. Orkenspalter TV mit den Let's Plays zu Rollenspielen zum Beispiel finde ich super spannend, weil die wirklich nicht wie bei den ganzen Google-Runden da sitzen, du siehst die Gesichter und die erzählen sich was, sondern du siehst, wie die Leute am Tisch sitzen, du siehst, wie die Leute auf eine Karte gucken, sich Notizen auf dem Zettel machen, du siehst, wie sie die Würfel würfeln. Das ist wirklich Rollenspiel und da kann man reinschauen. Und was ich total toll finde, ist zum Beispiel Rocket Beans, dass die auch angefangen haben, ihre Rollenspielrunden zu streamen, wo die ja eigentlich nur mit Computerspielen und so einem Kram angefangen haben. Das ist wieder ein Zugang, den hatte man früher nicht und ich glaube, dass viele junge Leute so wieder schneller dafür eine Begeisterung entwickeln können. Ist ja auch anders als früher. Man kann es heute einfach googeln, was ist Rollenspiel, und dann erzählt einem Heiri und ich glaube sogar Patrick von Uhrwerk und Uli, was Rollenspiel ist, also aus ihrer Perspektive. Fand ich sehr gut. Es gibt ja sehr viele Gruppen, also auf verschiedenen Social-Media-Portalen, zum Beispiel auf Facebook oder auf Google+, wo man sich einfach einloggen kann in diese Gruppe und dann kann man da nicht nur nach Mitspielern suchen, sondern vielleicht sogar nach konkreten Mitspielern für den gleichen Abend noch, weil man dann zum Beispiel über Skype spielt oder so. Das sind also auch schon Vorteile gegenüber von früher, aber es stimmt. Christopher, es gibt keine Rollenspiele mehr im Buchfachhandel. Ich habe letztens mal bei uns gefragt, die haben mich doof angeguckt. Ja, wobei ich glaube, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, zum Beispiel der Manticore Verlag, ich glaube, die haben sogar in ein paar Buchläden das Game of Thrones Rollenspiel-Regelwerk irgendwie reingebracht. Die Schlawiner, die brillanten Schlawiner. Ja, also ich meine, so war das. Ich meine, ich hätte irgendwo mal ein Foto gesehen, wo das einer in einer Facebook-Gruppe gepostet hätte, in einem Buchladen bei Thalia im Dorfe X, wo dann Game of Thrones tatsächlich da in den Bücherregalen stand. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht nur geträumt. Also ich meine, so vielleicht war ja auch nur der örtliche Filialleiter selber Rollenspieler und hat sich über die Konzerndoktrin hinweggesetzt, sag ich jetzt mal. Genau. Ja, aber es ist halt, die Hoffnung ist noch nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, heutzutage passiert das auch viel über Umwege. Also eher noch als früher, weil sie liegen ja nicht mehr in den Buchläden. Aber dann wird irgendwie an der Schule oder sonst irgendwie eine Runde Werwölfe von Düsterwald gespielt. Und dann geht es schon wieder los, die Kette der Ereignisse, die dann letztendlich zum Rollenspiel führen kann. Wenn man das wieder spielen möchte und weil die Leute da zum großen Teil auch Rollenspieler sind oder sehr viele da in dem Bereich zu finden sind. Was wir jetzt noch nicht oder was wir nur am Rande behandelt haben als Thema, sind natürlich gezielte Einstiegsabenteuer. Also kleine Demo-Heftchen oder so. Lukas hatte das ja erwähnt, dieses, wie hieß das nochmal vor dem Rollenspieltag? Das Zettel-RPG. Das Zettel-RPG, genau. Das gibt's ja auch für einige größere Rollenspiele, dass es da so kleinere Demo-Heftchen gibt. Habt ihr da ein schönes, positives Beispiel für ein gut gelungenes Demo-Einsteiger-Büchlein? Und was macht das dann aus? Ganz schwer. Ich muss gestehen, dass ich selten in solche Büchlein reinschaue, weil ich einfach aufgrund meiner Erfahrung selbst einfach viel aus dem Nähkästchen rausholen kann. Gut, klar, das ist natürlich ein Sonderfall. Also was heißt, nein, es ist natürlich kein Sonderfall, wenn man schon lange Rollenspiel spielt. Ich selber habe auch immer nur unter Spielleitern gespielt, die sich ihre Abenteuer selber ausgedacht haben. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein gekauftes Abenteuer gespielt. Geleitet habe ich es auch nicht, weil ich fast immer nur Spieler bin. Und es ist in der Tat, glaube ich, schwer. Also ich habe mal die Frage auf Facebook und auf Google Plus gestellt, ob mir jemand gute Einstiegsabenteuer empfehlen kann. Also mir ging es dabei, muss ich hier auch sagen, nicht nur um Abenteuer für Rollenspielanfänger, sondern auch für Abenteuer, die in ein neues Setting führen. Also weil grundsätzlich ist man erstmal immer neu, wenn man ein neues Rollenspiel anfängt. Das war. Und da habe ich ganz viele Empfehlungen gekriegt. Also da wurde dann natürlich auch kontrovers diskutiert. Irgendwer hat den schwarzen Keiler von DSA empfohlen. Grausig. Und dann sagte einer darunter, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Und also das ist auch wieder da ganz viel natürlich persönlicher Geschmack oder persönliche Erfahrung. Und ich habe mir eben nach diesem unsäglichen Earthdawn-Abenteuer selber die Frage gestellt, was ich denn eigentlich von einem Einstiegsabenteuer in ein neues Setting oder in eine neue Welt überhaupt erwarten würde, weil und? Ja, ich habe so drüber nachgedacht und viele Leute, mit denen ich auch schon diskutiert habe, wir sind ungefähr dann so zu demselben Schluss gekommen. Ich kann ja mal aufzählen, was für Gedanken ich mir da gemacht habe. Hau raus. Also, ich habe auf meiner Liste hier stehen, es muss die Atmosphäre und das Besondere einer Welt transportieren. Zum Beispiel einzigartige Rassen oder besondere Vorkommnisse, die die Welt geprägt haben, wie eben in Earthdawn zum Beispiel die Plage. Oder die Tiskrang sind zum Beispiel auch eine Rasse, die mir jetzt persönlich in noch keinem anderen Rollenspiel über den Weg gelaufen sind. Dann habe ich zum Beispiel die grundlegende Regelmechanik muss klar werden. Ne, was kann man mit dem System anstellen und wofür ist es eher nicht geeignet? Ne, also klar, man muss natürlich wissen, wie funktionieren die Regeln, damit man dann auch hinterher damit arbeiten kann. Wenn das so undurchsichtig ist, dann kann man als Spieler auch später, muss man dann immer an Seiten blättern. Das finde ich dann immer doof. Ich finde es gut, wenn es sehr eingängig ist und wenn man da leichten Zugang zu findet. Ein Abenteuer kann das, denke ich, ganz gut vermitteln, weil man dann, naja, auch einem Faden folgt. Das ist ja, es kann sich ja steigern, das Abenteuer, von einfach bis hin zu kompliziert. Genau, dann habe ich noch, das Abenteuer sollte typisch sein für die Welt, in der es spielt. Also zum Beispiel ein Dungeon Crawl für OSR-Systeme oder eben auch ein typischer Run für Shadowrun, weil ich glaube, sonst ist man als Neuling schnell irritiert, wenn man dann den zweiten Abend spielt und feststellt, ach, das ist eigentlich doch ganz anders oder ach, das war jetzt nur eine Ausnahme. Also so zum Beispiel, wenn man jetzt als jemand, der eher Wert auf soziale Interaktionen und solche Dinge legt und das erste Einstiegsabenteuer dann in Shadowrun eben diese Sparte bedient, dann muss man aber hinterher feststellen, dass es eigentlich mehr um Leute aus Geiselhaft befreien oder Militäraktionen, das ist ja eigentlich viel, worum es sich in Shadowrun dreht. Also das ist ja so diese Optimierung, ne, dieses ich muss da immer nur da an diese Cyber vercyberten Leute denken, die dann alle möglichen Sachen eingebaut haben und ein System, welches sowas zulässt. Also was heißt, also wo es sowas überhaupt gibt, ist eigentlich schon ganz klar, worauf das abzielt. Klar, Gunporn. Genau. Es sollte eher keine Kampagne sein. Das, da sind wir uns auch einig gewesen, ein Einstiegsabenteuer sollte möglichst einfach sein und viele sagten dann auch, also Stereotyp. Das heißt, die Anfänger, die in dieses System kommen, denen muss klar sein, wie die Welt funktioniert. Also damit sie nicht verwirrt sind. Also so dieses, die klare Strukturen, damit man als Anfänger einfach die Möglichkeit hat, seinen Platz in dieser Welt zu finden. Das klingt nach einer total logischen Liste. Habt ihr noch was zu ergänzen? Also ich habe im Verlauf einige Einstiegsabenteuer von verschiedenen Systemen gespielt und ich muss sagen, dass mir die meisten überhaupt nicht gefallen haben. Also der schwarze Keiler ist jetzt einfach mal Kult, aber naja. Außer, naja, The Room ist halt auch Kult. Ja, außer tatsächlich von Power, Plüsch und Plunder, das Einstiegsabenteuer ist unglaublich gut angekommen. Das war eins, was mir sehr gut gefallen hat, weil es tatsächlich mit wenig Regeln zum einen ausgekommen ist und zum anderen die Spieler ganz langsam in diese Welt reingeführt hat. Während des Abenteuers sozusagen. Und da entstehen dann während des Abenteuers ganz viele witzige Situationen. Ich weiß nicht, ob das System bekannt ist. Da spielt man im Prinzip ein lebendig gewordenes Kuscheltier. Aufwaschmittel. Aufwaschmittel, genau. Zum Teil, ja. Und das Schöne an dem System ist, dass man damit ganz gut Leute fixen kann, weil jeder hat irgendwo, nicht jeder, aber viele haben doch irgendwo noch ein Kuscheltier seit ihrer Kindheit und aus irgendwelchen Gründen kommt man darüber ins Gespräch und plötzlich sagt man, ja, was wäre denn, wenn das mal, naja, lebendig wäre oder einen eigenen Willen hätte, was hätte es denn dann so getan? Und da gab es ein echt niedliches Einstiegsabenteuer, was allen in der Gruppe, tatsächlich auch allen Neulingen, super gut gefallen hat. Aber das habe ich mit keinem Einstiegsabenteuer je so gehabt, dass mir das so auch die Welt vermittelt hätte oder dass ich mich da als Spieler hätte aufgehoben gefühlt oder dass die anderen davon begeistert gewesen wären. Ich glaube, das ist ein genau wichtiger Punkt, nämlich dass ein Einstiegsabenteuer im besten Fall die Welt abbildet und einführt in die Welt und das Einzigartige der Welt zeigt, aber auch gleichzeitig ganz viele verschiedene Spieler abgreift und ihnen einen gemeinsamen Nenner bietet. Also das Power, Plüsch und Plunder habe ich auch gelesen, fand ich auch ganz toll. Ganz ähnlich ist das erste Demo-Abenteuer für Vampire the Requiem gewesen. Das fand ich auch total klug. Da starten die Charaktere also nach einer wild durchfeierten Nacht des Mardi Gras in Louisiana, also New Orleans, plötzlich als Vampire. Sie wissen nicht, was passiert ist. Das heißt, sie haben sofort einen gemeinsamen Faktor, sie sind alle verändert, müssen gemeinsam, natürlich hängen sie sich aneinander, klar, weil man ist ja gemeinsam in der fremden Situation, müssen gemeinsam herausfinden, was passiert ist. Und gleichzeitig ist New Orleans zufällig auch noch das Hauptsetting für Vampire the Requiem. Das fand ich sehr klug gemacht. Ich wollte den Christopher nochmal fragen. Du hast gerade vorhin gesagt, dass es einen Riesenunterschied macht, ob Anfänger oder Rollenspielprofis an deinem Tisch sitzen. Ja. Also es ist, und wo ist die Frage? Generell. Die Frage wäre jetzt, wo besteht der Unterschied? Wo also exakt macht Unterschied sich das besteht? Wie macht sich das für dich bemerkbar? Ich hätte jetzt eben gedacht, ein Abenteuer also wenn jemand, der Rollenspielerfahrung hat und jemand, der Neuling ist, aber beide fangen mit einem neuen System an, was sie vorher noch nie gespielt haben oder nie gekannt hatten, da hätte ich jetzt gesagt, ist der Unterschied wahrscheinlich nicht so groß. Oberflächlich betrachtet auf jeden Fall, und das soll jetzt nicht negativ oberflächlich betrachtet sein, sondern es ist einfach so, dass wirklich erstmal die kennen die Welt nicht, die kennen das Regelsystem nicht, so viel haben die auf jeden Fall gemeinsam, aber dann geht es eben in die Tiefe und da ist der komplette Rollenspielanfänger eben jemand, der sich generell mit dem Konzept von Rollenspiel erstmal auseinandersetzt. Das heißt, der braucht natürlich auch die Welt und der braucht auch ein bisschen Würfelsystem, aber vor allem geht es dann darum, das Rollenspiel an sich kennenzulernen und auszuprobieren, in die Rolle einzutauchen, mit anderen NPCs zu interagieren und sich damit vertraut zu machen, während der, naja, Rollenspielprofi, aber der Rollenspielerfahrene Spieler, der eben das neue System ausprobieren will, damit schon vertraut ist. Das heißt, der möchte jetzt wirklich wissen, okay, was kann die Welt tatsächlich? Ich will die Welt wirklich kennenlernen. Ich will das Regelsystem vielleicht sogar auch kennenlernen. Das ist immer, da schwanken ja auch immer ein bisschen so die Meinung. Manch einer will eigentlich nur das ganze Storytelling drumherum, der andere wiederum fährt voll auf das Regelsystem ab. Die meisten sind irgendwo dazwischen. Aber das ist halt das, was die kennenlernen wollen. Und da ist tatsächlich so ein feiner Unterschied. Bei den reinen Anfängern braucht man gar nicht so ins Detail, was die Welt geht. Man sucht sich einen Punkt aus dieser Welt, den bildet man stimmig ab und hoffentlich auch fantastisch und interessant und da kann man sich dann drinnen bewegen. Und der die Welt an sich kennenlernen will, aber aus dem Rollenspielbereich schon kommt, da kann man auch schon exotischer werden. Da kann man aus unterschiedlichen Landstrichen Charaktere, da kann man viele unterschiedliche Rassen zusammenwerfen. Da kann man mehr Proben abverlangen, man kann mehr in die Tiefe in dem Regelsystem eintauchen. Also bisschen mehr auf den Putz hauen. Ja, mit Modifikatoren und dann vielleicht auch einen größeren Endkampf, um einfach mal raus, pass auf, das Kampfsystem in diesem Regelwerk, das kann halt das und das und das und hier kannst du halt richtig, ne, die Bude krachen lassen. Da sind denn die Unterschiede. Und das klingt erstmal gar nicht so groß, finde ich. Aber in der Praxis dann am Spieltisch, das sind zwei andere Welten. Die machen beide Spaß und sind auch beide herausfordernd, aber letztendlich spielleitere ich das anders. Kampfsystem ist total wichtig. Ich habe mal eine Einsteigerrunde gespielt, wo man alle Kämpfe vermeiden konnte und dann haben sie alle Kämpfe vermieden und waren am Ende total enttäuscht. Ja, das ist tatsächlich Konflikt. Konflikt und zwar am möglichst mit roher Gewalt. Oh, das ja. Muss irgendwie mit rein. Das ist irgendwie komisch, aber tatsächlich brauchen sie das. In den Rollenspielläden stattfindet und dann vor allem für Rollenspieler und eben nicht für diese Anfänger ist. Mhm. Und tatsächlich hatte ich mir mal überlegt, wie trägt man das Hobby überhaupt auch noch an Interessierte heran? Und da zum Beispiel, dass man diesen Tag ins Rollen spielt, der muss in Bücherläden, man muss an Schulen oder in Jugendzentren gehen. Oder so. Machen wir gleich. Lukas? Ja, ich habe mir halt einfach nur überlegt, dass ich denke, dass eine Mischung aus Anfängern und Profis, also so wie gerade erzählt wurde, wahrscheinlich einfach eine sehr gute ist, weil was mir ganz stark auffällt, ist, dass Profis das Szenario gleich bespielen und Anfänger das nicht tun. Oh je, die Zeit. Ich gucke gerade auf die Uhr und sie schreit mich an. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach auf mit einem neuen Segment, was ich gerade quasi spontan aus dem Boden stampfe. Das heißt, wünscht ihr was? Was würdet ihr euch denn für Anfänger da draußen wünschen? Ja, ich glaube, das ist ein Wunsch, den ich für Spielleiter Einsteiger mal tätigen möchte. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Einige sagten, es gibt wenig Hilfestellung oder unzureichende Hilfestellung in solchen Einstiegsabenteuern. Und wenn Sie neu in einem System sind und das noch nicht so gut kennen, würden Sie sich manchmal gute Handouts wünschen, beziehungsweise Karten oder ausgearbeitete NSCs oder zum Beispiel auch alternative Lösungswege, wenn die Spieler am Tisch in eine völlig andere Richtung rennen. Und dass man dann vielleicht so Punkte hat, an denen man nochmal einhaken kann. Also das war auch etwas, was bei vielen so hochkam, wo die sagten, Mensch, ja, ich würde es mir manchmal wünschen, ne, dass man da einfach auch als Spielleiter so ein bisschen Unterstützung einfach hat. Also wenn man Profi ist, braucht man es nicht mehr, aber so auch gerade als Anfänger in einem neuen Setting kann das manchmal, glaube ich, schon sehr hilfreich sein. Der Wunsch geht also eher an die Abenteuerschreiber. Christa, was mit dir? Vom letzten Podcast aus geht tatsächlich ein Wunsch von mir aus, zu dem Tag des Rollenspiels zum Beispiel. Also ich finde, es muss mal was für all die potenziellen Rollenspieler, die wir vorhin angesprochen haben, da draußen gemacht werden, die wirklich gute Rollenspieler sind, es aber nicht wissen, weil sie niemanden kennen, mit dem sie irgendwie in Kontakt damit kommen können. Und deswegen müsste man das Rollenspiel mehr in die Öffentlichkeit tragen. Vielleicht in Buchläden, aber noch viel mehr, glaube ich, in vielleicht Bücherhallen, Jugendzentren, an Schulen, wo die Leute einfach dann Workshops oder sowas machen oder den Tag des Rollenspiels eben, der bietet sich für sowas an. Ich glaube, damit kommt man auch in Bücherhallen gut rein. Da muss halt mehr gemacht werden. Da müssen sich Interessierte und Aktive finden, die da Interesse dran haben und vor allem auch Zeit. Auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Lukas? Ja, dem schließe ich mich mal voll und ganz an und finde einfach, dass jeder Rollenspieler auch den Mut haben sollte, weil mittlerweile gibt es ja in jedem Bereich Rollenspieler. Da auch mal zu gucken, ob man nicht dort irgendwas Schönes organisieren kann und da neue Leute ans Land ziehen kann. Und vielleicht auch mal den Mut hat, wenn man nur Spieler war, bisher auch einfach mal zu leiten und dann vielleicht ein, zwei Bekannte mit aufs Boot zu ziehen, weil so wird die Gemeinde größer sozusagen. Auch das ist mein Wunsch. Ich glaube, keiner von uns nimmt ernsthaft an, dass das Rollenspiel ausstirbt. Aber wenn man selber mal begeisterter Rollenspieler ist, wenn man über Rollenspiele gerne redet, wenn man selber spielt, einfach mal rechts und links gucken, vielleicht im Bekanntenkreis, vielleicht jemanden, den man vorher noch nicht gedacht hat, dass er das tut, genauso wie mit mir das mit Daniela gegangen ist, vielleicht die dann trotzdem interessiert sind und dann eben doch anfangen zu spielen. Einfach, dass man da ein bisschen wacher ist und die vielleicht ins Hobbyboot holt, das würde ich mir wünschen. Und ich würde gerne, dass den Schlusssatz irgendwie unserer... Stopp. Ja, bitte. Ich würde gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, mich noch einmal bedanken, wenn ich darf. Ich möchte ein paar Grüße aussenden, wenn ich darf. Nee, gibt's nicht. Quatsch, natürlich. Ich möchte mich erstmal bei der Google Plus Rollenspieler-Community und auch bei der Pen & Paper-Gruppe auf Facebook bedanken. Mit denen habe ich nämlich diskutiert und die habe ich nach Einstiegsabenteuer-Vorschlägen gefragt und die waren da sehr hilfreich und haben ganz viele Vorschläge gemacht und so. Und an die möchte ich mich jetzt gerne mal im Gesammelten einfach bedanken. Das sind wahrscheinlich auch total gute Ansprechorte, wenn man nach irgendwie Verbindung zum Rollenspiel sucht. Wir verlinken das einfach unten. Und dann würde ich gerne Daniela den Schlusssatz lassen. Den fand ich nämlich so schön, was sie gesagt hat. Spielen ist toll. Das ist ein total schöner Schlusssatz. Das trifft auf den Punkt. Ich bin begeistert. Wenn das einfach nur mehr Leute da draußen einsehen würden, dann wäre unser Hobby reicher, größer, toller und mit vielen neuen Spielern bevölkert. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine Folge Spielgeflüster mit Annika, Lukas, Christopher diesmal und mir, dem Dirk. Und natürlich haben wir auch in der nächsten Folge interessante Themen am Start und dann kommen wir vielleicht zu einem Thema Rollenspiel Awards. Auszeichnung für unser Lieblingsspiel. Was gibt es da draußen? Was wurde nominiert? Und hilft das eigentlich den Spielen? Wir freuen uns, dass ihr da gewesen seid und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.